Kundgabe 6450. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.01.1956. Willenswandlung. Jesus Christus. Gnade, Licht, Kraft. Wer um die Schuld des Geistigen weiß, die Anlass der Schöpfung, Anlass des Erdenganges und des Lebens der Menschen auf Erden ist, der lehnet sich auch nicht mehr wider mich auf, denn dieses Wissen ist die Folge des Hinwendens des Willens zu mir. Wohl kann das Wissen auch unterbreitet werden denen, die mir abgewandten Willens sind. Dann aber werden diese niemals ein solches Wissen als Wahrheit anerkennen und es annehmen. Dann bleibt es immer nur ein Gedankengut für jene, das sie als erdacht von Menschen ablehnen. Es ist dann niemals ein Licht der Erkenntnis, das ihnen leuchtet, weil dazu eben jene Willenswandlung gehört, die den Menschen zu meinem Kind macht, das zu mir zurückgekehrt ist. Weder eigene Gedankentätigkeit noch Übertragung durch Mitmenschen kann dem Menschen die rechte Erkenntnis schenken, denn diese ist gleich einem Licht, das ich selbst in dem Menschen entzünde, aber immer nur dann anzünden kann, wenn er sich mir freiwillig zugewendet hat. Ein freiwilliges Zuwenden zu mir bezeugt aber auch immer den Willen, den zuvorigen Abwehrzustand aufzugeben, den Weg zurückzugehen, der einst von seinem Vater hinweggeführt hat. Es ist also eine bewusste Umkehr und somit auch ein Bekenntnis seines einstigen Unrechts, seiner Sünde wider Gott. Der Wille, mir zu dienen, bekräftigt dieses unbewusste Eingeständnis seiner einstigen Schuld, wo es durch Zurückweisung meiner Liebe sich überhob über den, der sich nur verschenken wollte. Die Bitte um Kraft und Gnade ist gleichfalls das Eingeständnis der Schuld. Das Bewusstsein, dass es durch seine einstige Sünde alles eingebüßt hatte, was uranfänglich sein Anteil war. Der Mensch, der noch in seiner alten Sünde steckt, wird keinen Ruf zum Vater emporsenden um Kraft und Licht und Gnade, weil er mich nicht anerkennt, also er noch in seiner Ursünde steckt, darum aber auch niemals ein Wissen als wahr anerkennen wird, das ihm seinen sündigen Zustand vor Augen stellt. Und darin liegt auch die große Bedeutung einer Willenswandlung, denn sie hebt den einstigen Sündenzustand auf, wird aber niemals aus eigener Kraft bewerkstelligt werden können, weil der Fall zur Tiefe und die Sünde zu groß war, als dass das völlig kraftlos gewordene Wesen sich selbst wieder umformen könnte. Und darum muss der eine angerufen werden, der allein die Willensschwäche beheben kann, der für diese Wesen gestorben ist am Kreuz, um deren Willen die Stärkung zukommen lassen zu können, den Weg zurückzugehen zu mir. Wer also wahrhaft reumütig ist, der hat sich selbst schon Jesus Christus übergeben. Er hat seine Gnaden in Anspruch genommen, die er am Kreuz erworben hat, für die sündigen Menschen. Denn ein Zuwenden zu mir wird auch stets verbunden sein mit der Anerkennung Jesu Christi. Denn das Licht im Menschen kann erst leuchten mit allen Kräften, also dem Menschen Erkenntnis bringen, wenn er durch Jesu Blut erlöst ist. Weil zuvor nicht mein Geist im Menschen wirken kann, der sein Denken erleuchtet und die Ordnung wiederherstellt, die göttliches Prinzip ist. Das Anerkennen Gottes und das Unterordnen seinem Willen wird auch stets die Anerkennung Jesu als Gottes Sohn und Erlöser der Welt zur Folge haben. Denn wer sich mir wieder verbindet, der tritt aus seinem Dunkelheitszustand heraus und er erkennt lichtvollst auch die Mission des Menschen Jesus und die Bedeutung des Erlösungswerkes. Er will zurück. Und das bedeutet auch Rückkehr zum Licht. Es bedeutet Empfang von Kraft und Gnade. Es bedeutet die Zuwendung meiner Liebe im Übermaß. Er bekennt sich schuldig und erbittet Vergebung. das Gefühl des Abstandes von dem Wesen zu mir, seinem Gott und Schöpfer von Ewigkeit, kommt zum Ausdruck in seinem Gebet um Gnade, Kraft und Licht. Seine einstige Überheblichkeit hat es aufgegeben. Es ist in tiefster Demut zu mir zurückgekehrt und kann nun auch wieder ungemessen Gnade, Kraft und Licht empfangen. Es ist die Schuld in den Sand geschrieben. Der göttliche Erlöser, Jesus Christus selbst, hat sie getilgt. Amen.